Hallo. Ich bin Fliege. Ja. Danke. Ja, danke. Thema heute sollen Entdeckungen sein. Thomas. Hallo, Fliege. Thomas, du willst jetzt von einer Entdeckung berichten. Völlig richtig. Einer wirklichen Entdeckung. Ja. Die schon ein bisschen Kolumbus-mäßig ist. Kann man so sagen. Wow. Ja, ich habe was entdeckt. Eine Entdeckung gemacht. Ja, du hast eine Entdeckung gemacht. Richtig. Willst du mir davon erzählen? Ja. Ich habe ein Detail in meiner Vergangenheit entdeckt. Ein Detail in deiner Vergangenheit? Ja. Wie alt ist denn deine Vergangenheit? Kann ich nicht sagen. Ja, doch schon. Ist auf alle Fälle alt genug. Ja, ist doch schon eine Menge Vergangenheit, oder? Naja, es gibt mehr. Naja, mehr Vergangenheit, ja, wisst ihr. Und jetzt sag mal, was hast du denn da entdeckt? Ich habe ein riesengroßes Defizit entdeckt. Und zwar in mir selbst. Erzähl mal. Ich habe genau genommen sogar zwei Defizite entdeckt. Nämlich das Körperliche und das Geistige. Und zwar in mir selbst. Ja, und das mit 16 Jahren. Wow. Ja. Ja und? Ja, als erstes entdeckte ich mein körperliches Defizit. Ja. Und zwar im unteren Bereich meines Körpers. Besonders kurze Beine, oder? Nah dran. Nein, das sind so große Füße. Große Füße? Ja, wenn ich mal präsentieren darf, hier. Ach so. Ja. Abstoßen. Ja, besonders wenn man das mal in Relation zum normalen Männerfuß sieht, ne? Da entsteht doch dann geschlechtsgenossenschaftlicher Neid auch, oder? Allerdings, ja, natürlich. Und damit hast du jetzt schon die ganze Nicht-Identitätskatastrophe drinnen. Total. Und das wird dir jetzt gewissermaßen schlagartig klar werden, woher deine Bindungs- und Beziehungslosigkeit rührt, oder? Ja, und dass ich deswegen mein ganzes Leben überdenken muss. Das musst du dein Leben überdenken. Ja, und sollte ich nicht bei der Gelegenheit auch gleich anderer Leute Leben überdenken? Dem meiner Mutter? Kann ich gar meines Vaters? Ich auch nichts zu sagen, ob du das solltest oder nicht. Bin ich vielleicht ein Folgeschaden meiner Geburt? Ja. Eine Ausnahme meiner Spezies? Ach, dann hab doch einfach Gottvertrauen und sag, wenn ich keine Folgeschäden feststelle, dann nimmst du keine Folgeschäden. Ja, richtig. Ja, ansonsten geh einfach davon aus, dass du schon eine Ausnahme bist, aber dass es neben dir wahrscheinlich auch noch Ausnahmen gibt. Und was fange ich mit der Entdeckung meines geistigen Defizits an? Und jetzt? Einfach verdrängen? An Achterdingen quasi? Ja, du weißt ja, die Psyche befindet sich ja in einer hochgradig gefährdeten Balance. Und wenn man sich nur zu viele Gedanken macht und die Vermutung hegt, dass man bekloppt sei, dann wird man ganz schnell bekloppt. Ja. Ich muss jetzt langsam Schluss machen. Ach, schade. Vielen Dank für deinen Ereignisbericht. Vielen Dank für deine Ratschläge. Tschüss. Tschüss.